bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Missmutig saß Anton mit seinen Eltern am Abendbrottisch. Der Grund für seine schlechte Laune: er hatte wochenlang nichts von seinen Freunden gehört. Gemeint waren seine besten Freunde, Rüdiger, der kleine Vampir, und dessen Schwester Anna. Nach der Klassenfahrt war Rüdiger nur ein einziges Mal da gewesen. Und auch Anna hatte ihn nur einmal besucht. Und dabei hatte sie den Vampirumhang von Onkel Theodor abgeholt. Ihre Großeltern, Sabine die Schreckliche und Wilhelm der Wüste, wollten nämlich sämtliche Umhänge der Familie waschen und ausbessern. Das hatte Anna ihm berichtet. Und seitdem hatten sich Anna und Rüdiger nicht mehr blicken lassen. Anton seufzte tief. Seine Mutter warf ihm einen prüfenden Blick zu. Ist etwas mit dir, Anton? Was soll mit mir sein? Du machst ein Gesicht, als würdest du dich kein bisschen auf Weihnachten freuen. Ja, das stimmt. Und warum nicht? Weil ich so lange nichts von Anna und Rüdiger gehört habe. Und jetzt machst du dir Sorgen um die beiden? Sorgen? Nicht direkt. Und was wäre, wenn wir sie zu Weihnachten einladen? Was? Nicht unbedingt für Heiligabend. Den möchten Anna und Rüdiger sicherlich mit ihrer Familie verbringen. Oder glaubst du, sie feiern überhaupt nicht? Jedenfalls nicht so wie wir. Also, wenn sie bei sich zu Hause gar nicht feiern, können Anna und Rüdiger selbstverständlich auch Heiligabend kommen. Obwohl, mir persönlich wäre der erste Weihnachtstag lieber. Schließlich ist Weihnachten vor allem ein Fest der... Liebe? Ein Fest der Familie, wollte ich sagen. Frag doch die beiden einfach, wann sie kommen wollen. Ja. Du hast doch ihre Telefonnummer, oder? Ihre Telefonnummer? Ja. Wenn du willst, rufe ich bei ihnen an. Nein, nein, ich möchte sie selbst einladen. Aber bald. Immerhin ist heute schon der 9. Dezember. Und ich möchte mich darauf einstellen können, ob wir zu Weihnachten Gäste haben oder nicht. Außerdem brauchen wir noch Geschenke für Rüdiger und Anna, falls sie kommen. Ja, falls sie kommen. Ah. Anton war sich keineswegs sicher, ob Anna und Rüdiger Weihnachten feiern wollten. Mit ihm vielleicht, aber mit seinen Eltern. Und wie sollte er sie überhaupt einladen? In der Gruft Schlotterstein gab es selbstverständlich kein Telefon. Aber heute war schließlich Samstag, der Ausgehabend seiner Eltern. Vielleicht würden Rüdiger oder Anna heute endlich kommen. Anton konnte es kaum abwarten, bis seine Eltern am Abend gegangen waren. Um sich abzulenken, setzte er sich an den Schreibtisch. Er wollte sein Winterbild fertig malen. Drei Vampire, die eine Schneeballschlacht machten. Anton beugte sich über das Blatt. Plötzlich hörte er ein Geräusch am Fenster. Es klang, als würden grässlich lange Fingernägel im Zeitlupentempo über die Scheibe fahren. Langsam drehte sich Anton herum und starrte auf das schwarze Rechteck des Fensters. Dort war ein Vampir. Aber welcher? Schließlich erkannte er ihn. Es war Lumpi, der launische ältere Bruder des kleinen Vampirs. Anton beschlich ein unangenehmes Gefühl. Es konnte nichts Gutes sein, was Lumpi ausgerechnet zu ihm geführt hatte. Ohren auf Durchzug gestellt oder bist du am Tisch festgewachsen? Moment, ich mach schon auf. Oh, dieses blöde Fenster klemmt immer. So, geschafft. Du hast doch sturmfreie Bude, oder? Ja. Na bitte. Dann kann ich ja bei dir landen. So. Mir fällt dir nichts an mir auf? Nein. Dann streng deine Pupillen mal ein bisschen an. Kleiner Tipp, du musst in mein Gesicht sehen. Deine Haut. Ah, gigantisch, was? Beziehungen, Anton Bonsack, alles Beziehungen. Beziehungen? Jawohl, wenn man die hegt und pflegt, kann man es weit bringen im Leben. Die paar restlichen Pickelchen verschwinden auch bald, sagt Schnuppermaul. Sein Pustel-Ex ist nämlich ein Wundermittel. Schnuppermaul hat dir das Mittel gegeben? Ja. Und was sagt sein Chef dazu, Friedhofswärter Geiermeier? Doch, Geiermeier, der liegt doch ständig im Bett. Er liegt im Bett? Na ja, meistens. Jedenfalls, seit Geiermeier den Herzanfall hatte, ist er nicht mehr der Alte, sagt Schnuppermaul. Wenn Schnuppermaul mich nicht hätte, wäre er längst weggezogen. Allein die Gespräche mit mir nachts auf dem Friedhof, die halten ihn noch, sagt er. Aber wäre es für eure Familie nicht viel besser, wenn Schnuppermaul wegziehen würde? Ich meine, dann hättet ihr einen Feind weniger. Ja. Bei dir im Kopf ist es nicht nur finster. Da ist es zappenduster. Findest du? Allerdings. Geiermeier mit Schnuppermaul ist für uns doch viel ungefährlicher als ohne. Das findet übrigens auch der gesamte Familienrat. Der Familienrat? Genau. Der Familienrat hat mich, Lumpi, den Starken, beauftragt, meine Beziehungen zu Schnuppermaul zu hegen und zu pflegen. Im Interesse unserer gesamten Familie. Da bist du platt, wie? Stimmt. Tja. Und meine erste gute Tat wird sein, dass ich am Weihnachtsfest im Hause Geiermeier teilnehme. Was willst du? Du hast ganz richtig gehört. Schnuppermaul hat mich eingeladen, mit ihm und Geiermeier Weihnachten zu feiern. Und ich werde seine Einladung annehmen. Natürlich nur, weil es im Interesse unserer Familie liegt. Ja. Du willst mit Geiermeier Weihnachten feiern? Warum nicht? Ich muss mich nur ein bisschen weihnachtsmäßig zurechtmachen. Aber jetzt wollen wir von deiner Aufgabe sprechen. Hm? Von meiner Aufgabe, aber... Kein Aber! Oder willst du Lumpi den Starken daran hindern, seinen Auftrag auszuführen, den ihm der Familienrat derer von Schlotterstein offiziell erteilt hat? Hä? Nein. Das dachte ich mir. So, als erstes wirst du mir deine weihnachtlich geschmückte Wohnung vorführen. Meine Augen müssen sich nämlich langsam an diesen unvampirischen Anblick gewöhnen. Wir haben noch nicht geschmückt. Es ist noch zu früh. Zu früh? Und der Baum, die Kugeln und die Kerzen? Man fängt erst kurz vor Weihnachten an, die Wohnung zu schmücken. Und den Tannenbaum kauft man ganz zum Schluss, damit er nicht so nadelt. So eine Gemeinheit! So eine bonsacksche Gemeinheit! Und wie soll ich mich an den unvampirischen Anblick gewöhnen, wenn bei dir zu Hause alles tote Hose ist? Du kannst doch in die Stadt fliegen und dir die Schaufenster angucken. Nein! Das ist nicht dasselbe. Es muss eine Wohnung sein. Oh, ich hab's. Was kümmern uns eigentlich die anderen? Ist doch gehupft wie geflogen, ob man erst kurz vor Weihnachten anfängt, die Wohnung zu schmücken. Du wirst dich sofort ans Schmücken machen. Und wenn meine Eltern dagegen sind? Ach, dann musst du eben deinen Charme spielen lassen. So, wie du ihn immer bei Anna spielen lässt. Ach, übrigens, wie geht es Anna? Gut, warum fragst du? Weil sie war schon so lange nicht mehr hier und Rüdiger auch nicht. Vielleicht haben sie Wichtigeres zu tun. Aber ich soll sie einladen. Meine Eltern möchten, dass Sie mit uns Weihnachten feiern. Ach, wie rührend. Trotzdem glaube ich nicht, dass Sie kommen werden. Und warum nicht? Weil Sie, also im Gegensatz zu mir, keinen Auftrag vom Familienrat haben. Und weil es wohl kaum im Interesse unserer Familie liegt, dass Sie ausgerechnet bei Anton Bonsack und seinen Eltern feiern. Aber vielleicht liegt es in Annas und Rüdigers Interesse. Ach, was schön. Ich werde deine Einladung weitergeben. Aber jetzt muss ich fliegen. Am besten fängst du gleich mit dem Schmücken an. Sonst bist du nicht fertig, wenn ich morgen Abend wiederkomme. Auf Wiedersehen, Anton. Besser auf Nimmerwiedersehen. Als Anton am nächsten Morgen die Augen öffnete, schloss er sie sofort entsetzt wieder. Mitten in seinem Zimmer lag ein baumartiges Ungetüm. Anton erinnerte sich, dass es irgendwann in der Nacht geklopft hatte. Schlaftrunken war er zum Fenster getappt, ja, und dann hatte Lumpi im Weiterfliegen dieses grüne Ding ins Zimmer geworfen. Dabei hatte er gerufen, der nadelt garantiert nicht. Nein, nadeln konnte dieses Monstrum von Tannenbaum wirklich nicht. Alles an ihm, selbst die Kugeln, die Glöckchen und die Engel, alles bestand aus Plastik. Und dieses Plastikungetüm musste er nun wohl oder übel in seinem Zimmer aufstellen. Lumpi hatte schließlich seinen Besuch für den Abend angekündigt und Anton hielt es für ausgesprochen unklug, ihn zu verärgern. Aber auch die anderen Zimmer der Wohnung sollten ja bis dahin geschmückt sein. Nachdenklich kletterte Anton aus dem Bett. Er musste mit seinen Eltern über die Weihnachtsdekoration reden. Am besten jetzt gleich, beim Frühstück. Ich freue mich jetzt doch auf Weihnachten. Hast du mit Rüdiger und Anna gesprochen? Nein, ich habe ganz einfach Lust bekommen. Können wir nicht bald anfangen, die Wohnung zu schmücken? Immerhin ist heute schon der zweite Advent. Hm. Wir haben absichtlich noch nicht angefangen. Im letzten Jahr hast du dich dauernd beschwert. Also ich finde den Vorschlag gut. Ist doch schön, wenn man frühzeitig auf Weihnachten eingestimmt wird. Und ich frage mich, woher dieser plötzliche Meinungswandel kommt. Naja, vielleicht kriege ich auf diese Weise mehr Geschenke. Ganz schön trickreich. Typisch Anton. Als wäre Weihnachten nur ein Fest der Geschenke. Ein Fest der richtigen Geschenke. Übrigens, mein Wunschzettel ist fast fertig. Hoffentlich sieht er nicht so aus wie der vom letzten Jahr. Ein Sarg, ein Vampirumhang, schwarze Bettwäsche, schwarze Kerzen und ein Vampirgebiss vom Zahnarzt. Diesmal sind Antons Wünsche hoffentlich etwas vernünftiger und altersgemäß. Bestimmt. Und jetzt schmücken wir die Wohnung. Hilfst du mir, die Weihnachtskiste aus dem Keller zu holen, Anton? Klar. Am Abend hingen selbst im Badezimmer kleine und große Engel, Weihnachtsmänner, Sterne, Kugeln und Glöckchen. Lumpi konnte mit Antons Arbeit zufrieden sein. Nach dem Abendessen legte sich Anton mit einem Buch ins Bett und wartete. Aber er musste wohl doch eingeschlafen sein. Mitten in der Nacht weckte ihn ein Pochen. Anton sprang auf und lief zum Fenster. Unter keinen Umständen wollte er Lumpi warten lassen. Der würde es nämlich fertig bringen, die Scheibe einzuschlagen. Doch es war gar nicht Lumpi, der draußen auf dem Fensterbrett saß. Rüdiger, warte, ich mach dir auf. Hallo Anton, Platz da, ich lande. Oh, fast hätte ich den Baum gerammt. Du hast ja auch so einen. Lumpi hat ihn mir gebracht. Er muss irgendwo ein Nest entdeckt haben. Ein Nest? Ja, ein Nest für Tannenbäume. Bei uns in der Gruft haben wir 9 Stück. 9 von diesen Plastikbäumen? Hm, für jeden von uns einen, stell dir vor. Lumpi hat sie gestern Nacht angeschleppt. Er soll nämlich bei Schnuppermaul und Geiermeier Weihnachten feiern. Ja, Lumpi hat es mir erzählt. Und wegen ihm haben wir heute unsere ganze Wohnung weihnachtlich dekoriert, damit er sich schon an den Anblick gewöhnen kann. Wie? Du hast deine Eltern eingeweiht? Natürlich nicht. Ich habe gesagt, dass ich die Wohnung für mich schmücken möchte. Aber meine Eltern möchten euch einladen, dich und Anna. Hat Lumpi euch das nicht gesagt? Nein, Lumpi hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Außerdem tut er nie was für andere. Jedenfalls, ihr sollt bei uns Weihnachten feiern. Wir sollen bei euch Weihnachten feiern? Und dann kriegen wir richtige Geschenke? Genau. Deshalb möchte meine Mutter ja wissen, ob ihr kommt, weil sie noch Geschenke einkaufen muss. Nach mehr als 150 Jahren wäre das mein erstes Weihnachtsfest. Heißt das, ihr nehmt die Einladung an? Nein. Ich werde mir das alles gründlich, sehr gründlich überlegen. Und mit Anna muss ich auch noch sprechen. Und was soll ich meiner Mutter sagen? Deiner Mutter? Ja, soll sie nun Geschenke kaufen oder nicht? Na klar soll sie Geschenke kaufen, selbst wenn wir nicht mitfeiern. Die Geschenke holen wir uns auf jeden Fall. Und wie lange musst du überlegen? Oh, das kann dauern. Hoffentlich nicht bis zum 27. Warum? Was ist mit dem 27? Am 27. Dezember ist Weihnachten vorbei. Oh, ach, das meinst du? Na schön, ich werde es mir bis zum nächsten Samstag überlegen. Und jetzt muss ich los. Vergiss nicht, Anna zu fragen. Aber der kleine Vampir war bereits zum Fenster hinausgeflogen. Anton sah ihm nach, bis er nur noch ein ferner, undeutlicher Schatten am Himmel war. In dieser Nacht erschien Lumpi nicht mehr. Als Anton am nächsten Mittag aus der Schule kam, erwartete ihn seine Mutter bereits. Mit grimmigem Gesicht hielt sie ihm eine Zeitung hin. Guck dir das mal an. Die Nordstadt-Rundschau. Ich wusste gar nicht, dass du die liest. Ein Treffen der Taubenzüchter, Anzeigen, Feuerwehrball in... Du musst auf die erste Seite sehen. Mysteriöser Raub. Das? Richtig. Lies ruhig laut vor. 11. Dezember. Seit Sonntag ermittelt die Kriminalpolizei in einem äußerst mysteriösen Raubfall. Samstagnacht wurden sämtliche 10 Kunststofftannenbäume vom Dach des Kaufhauses gestohlen. Besonders mysteriös sind die Umstände der Tat. Die 10 Tannenbäume wurden vom Dach des Kaufhauses gestohlen. Und die schwere Eisentür, die zum Dach führt, war verschlossen. Sie wurde auch nicht aufgebrochen. Das versicherte auf Anfrage Heino Klemm, 43, der Leiter des Kaufhauses. Wie also kamen die Täter auf das Dach? Waren es Fassadenkletterer, hatten sie Leitern oder kamen sie gar mit einem Hubschrauber? Unklarheit besteht auch über die Motive der Täter. Nun, hast du mir nichts zu sagen? Was sollte ich denn zu sagen haben? Und der abscheuliche Kunststoffbaum in deinem Zimmer, der steht dort zufällig auch seit Sonntag. Ja. Und wie ist er bitte schön dorthin gekommen? Lumpi hat ihn mir gebracht. Lumpi? Wer oder was ist Lumpi? Der große Bruder von Anna und Rüdiger. Ich hab dir schon von ihm erzählt. Aha. Und der hat dir den Kunststoffbaum gebracht? Ja. Und wann? Wann? Am Samstag, als ihr im Theater wart. Heißt das, du lädst dir spätabends, wenn wir nicht da sind, Besuch in die Wohnung ein? Nein, heißt es nicht. Lumpi ist von sich aus gekommen. Und den scheußlichen Baum wollte ich überhaupt nicht haben. Dann wird es das Beste sein, wenn du diesem Lumpi den Baum zurückgibst. Ich möchte auf keinen Fall, dass du in diese Sache verwickelt wirst. Immerhin ermittelt bereits die Kriminalpolizei. Und wann triffst du Lumpi wieder? Ich hoffe heute. Gut. Sag mal, wie ist Lumpi eigentlich an die Bäume herangekommen? Ich war nicht dabei. Oder hat er einen Hubschrauber? Nein, einen Hubschrauber hat er nicht. Ich schätze aber trotzdem, dass Lumpi geflogen ist. Ach, wirklich? Ja, und zwar mit seinem Umhang, mit seinem Vampirumhang. Aha. Offenbar studierst du deine Gruselbücher nicht besonders gründlich. Wieso? Vampire, die Weihnachten feiern. Das ist, als würden Vampire in ein Sonnenstudio gehen oder Knoblauchpillen schlucken. Du musst es ja wissen. Und außerdem, du willst mir doch nicht einreden, dieser Lumpi sei ein Vampir. Nein, nein. Und das war noch nicht einmal gelogen. Einreden wollte Anton seiner Mutter das bestimmt nicht. Den ganzen Tag über war Antons Mutter unruhig. Immer wieder fragte sie, wann Lumpi endlich käme. Schließlich ging es nicht nur um Anton. Wenn die Polizei Lumpi auf die Spur käme, das hätte schlimme Folgen für Lumpis ganzes weiteres Leben gehabt. Schließlich hielt Antons Mutter es nicht länger aus. Sie schlug Anton vor, er solle selbst zu Lumpi fahren. Und das, obwohl es draußen schon dämmerig war. Anton hatte nichts dagegen. Er bestieg sein Fahrrad und fuhr zum Friedhof. Zum Glück war die Friedhofspforte noch nicht versperrt. Mit Herzklopfen betrat Anton den Friedhof. Anton wusste nicht, vor wem er sich am meisten fürchten sollte. Vor Geiermeier und dessen Assistenten Schnuppermaul oder vor den erwachsenen Vampiren. So kurz nach dem Aufwachen würden sie bestimmt noch hier in der Gegend herumschwirren. Nach einigen bangen Minuten erreichte Anton den alten, verwilderten Teil des Friedhofs. Er drückte sich in den Schatten der Bäume und schlich zu einer immergrünen Hecke. Von hier aus konnte er eine große Tanne erkennen. Und unter ihr lag, gut getarnt, das Einstiegsloch zur Gruft Schlotterstein. Antons Plan war, einfach stehen zu bleiben. Er wollte abwarten, bis jemand die Gruft verließ. Im günstigsten Fall würde es Lumpi höchstpersönlich sein. Doch da tippte ihn jemand von hinten auf die Schulter. Wie elektrisiert fuhr er herum. Ach. Anna, hast du mich erschreckt? Hallo, Anton. Woher kommst du? Na, woher soll ich denn schon kommen? Aber was machst du hier? Ich wollte zu Lumpi. Ach, zu Lumpi. Und ich dachte, du wolltest zu mir? Zu dir wollte ich auch. Ich musste dich einfach wiedersehen. Ist das wahr? Ja, weil wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß. Aber ich wollte herausfinden, ob du es überhaupt merkst. Ob ich was merke? Na, wenn wir uns eine Zeit lang nicht treffen, ob ich dir dann fehle. Du hast mir gefehlt. Außerdem wollte ich dich einladen. Mich einladen? Ja, für Weihnachten. Meine Eltern möchten, dass du mit uns Weihnachten feierst. Ist das wahr? Ja, und ich habe Rüdiger auch schon Bescheid gesagt. Wieso Rüdiger? Was hat denn der damit zu tun? Ihr seid beide eingeladen. Hat er dir nichts davon erzählt? Nein. Vermutlich hat er vor, alleine zu kommen. Das glaube ich nicht. Rüdiger hat wahrscheinlich bisher keine Gelegenheit gefunden, es dir zu sagen. Keine Gelegenheit? Ha! Gerade eben waren wir die Letzten in der Gruft. Da hätte er mindestens eine Viertelstunde lang Zeit gehabt, es mir zu sagen. Die Letzten? Dann ist Lumpi gar nicht mehr da? Der ist als Erster abgeflogen. Zu seinem blöden Männermusikverein. Bestimmt hat Rüdiger es nur vergessen. Ach. Übrigens will er mir erst am Samstag Bescheid geben. Einen Bescheid hast du schon. Meinen. Ich werde kommen. Wenigstens etwas, dachte Anton, was er seiner Mutter zu Hause mitteilen konnte. Kurz entschlossen behauptete Anton, Rüdiger würde auch kommen, und zwar am Heiligabend. Seine Mutter sah wenig begeistert aus. Der erste Weihnachtstag wäre ihr lieber gewesen. Und dann fragte sie natürlich nach Lumpi. Jetzt musste Anton zugeben, dass er Lumpi nicht erreicht hatte. Das Gesicht seiner Mutter wurde noch unzufriedener. Am nächsten Morgen schaute sie gleich in die Zeitung, aber über den Tannenbaumraub war nichts mehr zu finden. Erleichtert legte sie die Zeitung weg. Dann machte sie den Vorschlag, gleich am Nachmittag Geschenke für Rüdiger und Anna kaufen zu gehen. Anton musste natürlich mit, aber er hatte kein gutes Gefühl dabei. In welcher Ecke des Kaufhauses fand man wohl Geschenke für Vampire? Am besten, wir gehen erstmal in die Buchabteilung. Wie du willst. Ferien mit Jakob und Julia auf dem Reiterhof. Ist das nichts für Rüdiger? Nein. Oder hier, die gelbe 7 und das Versteck im Schuppen. Rüdiger mag kein Gelb. Oder ein Gespensterbuch. Bloß nicht. So eins zerfetzt Rüdiger in 1000 Stücke. Er zerfetzt Bücher? Ja, langweilige Bücher zum Beispiel. Ich sehe schon, wir sind in der falschen Abteilung. Nein, warte. Hier ist ein Buch für Anna. Die schönsten Vampir-Liebesgeschichten. Du hast Anna wohl schon angesteckt mit deinem Vampir-Tick. Ach, das war bei Anna gar nicht nötig. Na, dann ist das hier vielleicht nach Rüdigers Geschmack. Vampire, 16 rabenschwarze Geschichten für Nachtschwärmer. Da hast du ja einen echt guten Griff getan, Mami. Wenn du meinst, Anton. Anschließend trennten sich Anton und seine Mutter. Anton wollte lieber in Ruhe einkaufen, ohne die lästigen Fragen seiner Mutter. In der Haushaltswarenabteilung kaufte er für Anna und Rüdiger zusammen eine Familienpackung Streichhölzer, ein rotes Feuerzeug und eine schwarze Taschenlampe. Außerdem rote und schwarze Kerzen. Nach einer Stunde trafen sie sich bei den Schallplatten. Anton zeigte seine Einkäufe. Wie erwartet, machte seine Mutter ein entgeistertes Gesicht. Das sind aber merkwürdige Geschenke. Merkwürdig? Kerzen, Feuerzeug, Taschenlampe. Das ist ja wie Aktion Eichhörnchen. Aktion Eichhörnchen? Ja, so hat man das früher genannt, wenn man sich Vorräte anlegte für Notzeiten. Meine Geschenke finde ich nun doch etwas weihnachtlicher. Damit zeigte Antons Mutter ihre Einkäufe. Anton erbleichte. Die Kosmetiktasche für Anna, den Lippenstift und die Puderdose konnte er gerade noch akzeptieren. Aber der aufstellbare Spiegel war die reinste Katastrophe. Und für Rüdiger hatte sie einen Fotoapparat. Ausgerechnet einen Fotoapparat, wo doch Vampire überhaupt kein Spiegelbild hatten und auf Fotos niemals zu sehen war. Antons Mutter bemerkte seine ungläubige Miene. Es ist ein Sonderangebot gewesen. Ich glaube nicht, dass sich Rüdiger über einen Fotoapparat freut. Und weshalb nicht? Er kann überhaupt nicht fotografieren. Nun, dann wird er es lernen. Und lernen hasst er. Dann müssen wir den Fotoapparat wohl wieder umtauschen. Schließlich wollen wir Rüdiger eine Freude machen. Den Spiegel solltest du gleich mit umtauschen. Warum denn? Es ist so. Sie mögen bei Anna zu Hause keine Spiegel. Tatsächlich? Sind Sie aus weltanschaulichen Gründen gegen Spiegel? Genau, aus weltanschaulichen Gründen. Wie wenig ich doch von deinen Freunden weiß. Na komm, gehen wir die Sachen umtauschen. Bereitwillig folgte ihr Anton. Den Fotoapparat tauschten sie gegen einen Walkman und 6 Batterien um. 2 Musikkassetten kauften sie noch dazu. Für Anna wählten sie statt des Spiegels ein Buch. Darauf stand in Goldbuchstaben Lesen verboten. Es war ein Tagebuch. Oder im Fall von Anna wohl eher ein Nächtebuch. Dieser Weihnachtseinkauf hatte Anton total erschöpft. Bereits kurz nach dem Abendbrot sagte er seinen Eltern gute Nacht. Langsam trottete er in sein Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Doch da wurde er wieder hellwach. Draußen vor dem Fenster wartete eine große, dunkle Gestalt. Ein Vampir. Ein erwachsener Vampir musste das sein. Und er sah so aus, als wollte er sich gleich auf ihn stürzen. Beweg deine müden Knochen. Hier oben weht ein ganz schön scharfer Wind. Ja. Hallo, Lumpi. Hallo, Anton. Du kannst das Fenster wieder schließen, sonst erkältest du dich noch. Wolltest du jetzt meine Wohnung sehen? Ach, das? Hoch, hat sich erledigt. Erledigt? Ja, da staunst du, was? Aber unser Zuhause ist jetzt auch weihnachtlich geschmückt. Selbst ich hier Vampir. Alter Familienspruch. Wenn du nicht wegen Weihnachten gekommen bist, was willst du dann hier? Ich will etwas Schönes von dir. Etwas, das dich gar nichts kostet. Etwas, das mich gar nichts kostet? Aber Anton, du siehst ja so erschrocken aus. Deinen Rat habe ich damit gemeint. Deinen freundschaftlichen Rat. Meinen Rat? Ja, du sollst mir ein paar gute Tipps geben für Weihnachtsgeschenke. Oh nein, nicht schon wieder. Wieso wieder? Ich bitte dich zum allerersten Mal um deinen Rat. Und zwar als Freund. Schon gut. Für wen sollen die Geschenke sein? Für wen? Na, also eins für Schnuppermaul, das andere für Geiermeier, du Dummerchen. Lass mich nachdenken. Was hältst du von einem sehr auffälligen Rasierwasser für Schnuppermaul? Einem Rasierwasser, das ihr schon meterweit auf dem Friedhof riechen könnt, bevor ihr Schnuppermaul überhaupt seht. Oh, super! Du verblüffst mich ja richtig. Aber das ist nur ein Geschenk. Ich brauche aber zwei. Weißt du nicht, ob Geiermeier raucht? Bestimmt nicht. Was nicht ist, kann noch werden. Du solltest ihm eine Pfeife schenken. Und Tabak. Dann raucht er nachts auf dem Friedhof und ihr seid immer gewarnt, wenn er kommt. Oi, du bist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Aber woher kriege ich die Pfeife und den Tabak? Ah, ich weiß. Du wirst die Sachen besorgen. Als Freund. Und wenn ich kein Geld mehr habe? Kein Geld? Dann besorgst du dir welches. Ja, so wie du dir die Tannenbäume besorgt hast. Weißt du, dass die Polizei inzwischen hinter dem Täter her ist? Die Polizei? Allerdings, in der Zeitung stand ein langer Bericht. Und wenn sie erstmal eure Gruft durchsuchen... Unsere Gruft? Wer sollte denn unsere Gruft durchsuchen? Stell dir vor, sie kriegen raus, dass es keine Fassadenkletterer oder Leute mit einem Hubschrauber waren. Wer sollte dann noch auf das Kaufhausdach fliegen können? Die Antwort lautet Vampire. Und wo werden sie die suchen? Auf dem Friedhof natürlich. Oh, Anton, du machst mir Angst. Polizei auf unserem Friedhof. Oh, bei Dracula. Wir müssen auswandern. So schlimm ist es nun auch nicht. Heute stand schon nichts mehr darüber in der Zeitung. Aber ich an deiner Stelle würde die Tannenbäume zurückbringen. Zurückbringen? Und wem soll das nützen? Na dir, wem sonst? Wenn die Bäume wieder auf dem Dach sind, hat die Polizei doch überhaupt keinen Grund mehr, irgendetwas zu unternehmen. Ja, stimmt. Das leuchtet mir ein. Da, nicht verzagen, Lumpi-Fragen. Tja, dann werde ich mich mal auf die Socken machen. Das gute Stück hier muss ich leider mitnehmen. Wirklich, sehr schade. Und vergiss auf keinen Fall, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen, mein Freund. Damit packte Lumpi den Plastikbaum und klemmte ihn sich unter den Arm. Dann flog er in den Abendhimmel hinaus. Anton war froh, sie beide los zu sein. Den Baum und Lumpi. Doch auf einmal durchfuhr es ihn siedend heiß. Wie sollte er seinen Eltern erklären, dass der Plastikbaum im wahrsten Sinne des Wortes über Nacht verschwunden war? Schnell setzte er sich an den Tisch und schrieb ein Schild: Zutritt strengstens verboten. In diesem Zimmer werden Weihnachtsgeschenke gebastelt. Er befestigte das Schild von außen an seiner Tür. Dann kroch er zufrieden in sein Bett. Am nächsten Morgen bat Anton seine Mutter um eine Weihnachtszulage zum Taschengeld. Nach Schulschluss kaufte er davon die Weihnachtsgeschenke für Geiermeier und Schnuppermaul. Als es dunkel wurde, wartete Anton ungeduldig auf Lumpi. Doch Lumpi kam nicht. Und Antons Eltern ließen sich ebenfalls nicht blicken. Denn als moderne Eltern respektierten sie das Verbotsschild an Antons Tür. So wussten sie noch gar nicht, dass der Weihnachtsbaum aus Antons Zimmer verschwunden war. Am nächsten Nachmittag aber las Antons Mutter wieder in der Nordstadt-Rundschau. Na sowas! Anton, komm mal her! Was ist denn? Die Tannenbäume sind wieder aufgetaucht. Tatsächlich? Ja, hör dir das an. 14. Dezember. Der Tannenbaumraub jetzt noch mysteriöser. Die gestohlenen Bäume stehen wieder auf dem Dach des Kaufhauses. Heino Klemm, 43, der Leiter des Kaufhauses, entdeckte die Kunststoffbäume, als er gestern Abend noch einen Rundgang mit seinem Hund machte. Vollkommen ungeklärt sind auch diesmal die Umstände der Tat. Weder wurde die Eisentür aufgebrochen, noch fanden sich Hilfsmittel wie Leitern oder ähnliches. Es gibt immer noch nicht den geringsten Hinweis auf die Motive der Täter und so weiter und so weiter. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Erzählt? Was denn? Dass Lumpi sich besonnen hat. Nicht nur, dass Lumpi seinen Fehler eingesehen hat. Er hat die Bäume sogar zurückgebracht. Und das ist am allerschwierigsten. Ein Unrecht nicht nur einzusehen, sondern es wieder gut zu machen. Ja. Und wann hast du ihm den Baum gegeben? Wann? Gestern, als ihr um den Block gegangen seid. Ausgerechnet in dieser halben Stunde hat er bei dir geklingelt? Nein, er hat ans Fenster geklopft und ich habe ihm den Baum gegeben. Ja, ja. Wer es glaubt, wird selig. Anton grinste. Es war wie immer, die Wahrheit glaubte ihm seine Mutter am wenigsten. Vor seiner Zimmertür blieb Anton stehen. Das Schild brauchte er eigentlich nicht mehr. Dann aber ließ er es hängen. Vielleicht bekam er heute Abend Besuch. Doch Anton hoffte vergeblich. Und auch am Freitag kam niemand. Dann war endlich Samstag, der Abend, für den der kleine Vampir sein Kommen angesagt hatte. Zum Glück gingen Antons Eltern ins Kino. Sie waren kaum gegangen, da klopfte es an Antons Fenster. Tatsächlich, es war der kleine Vampir. Ohne Anton zu grüßen, hielt er ihm einen Vampir-Umhang unter die Nase. Hier, den kannst du auf Weiteres behalten. Ist es der von Onkel Theodor? Ja, er hat 3 Tage lang in Mottentroll gelegen. Nicht gerade ein angenehmer Geruch. Angenehm soll er auch gar nicht sein. Der Name bedeutet Motte, troll dich. Und freiwillig trollen die sich nicht. Da muss man schon etwas nachhelfen. Mit Blüten vom Stinkbaum und Kampfer. Neugett. Nun zieh ihn schon an, wir wollen fliegen. Fliegen? Wohin? Wohin? Die Nacht gehört uns. Moment, ich muss mir noch was überziehen. Handschuhe und einen dicken Pullover. Du bist ja reichlich verzärtelt. Wir tragen im Sommer dieselben Sachen wie im Winter. Ja, äußerlich. Aber ich wette, darunter hast du mindestens 5 Wollstrumpfhosen an. 3. Und du trägst garantiert eine von deinen scheußlichen, langen, weißen Unterhosen. Nein, das ist es ja gerade. In der Wohnung ziehe ich die Dinger nicht an. Na schön. Ich werde am Spielplatz auf dich warten. Zehn Minuten später traf Anton am Treffpunkt ein. Er hatte seinen dicken Norweger-Pullover, die gefütterte Skihose und Wollhandschuhe angezogen. Darüber trug er den Vampir-Umhang. Der schwarze Stoff verströmte unglaubliche Dämpfe. Anton hatte beim Fliegen Angst, ohnmächtig zu werden. Aber zu zweit fühlte Anton sich schon viel sicherer. Jetzt steuerte Rüdiger den Friedhof an. Und dann flogen sie weiter zu Haus von Geiermeier. Wir fliegen zu Geiermeier? Ja. Komm, wir landen. Direkt vor dem Wohnzimmerfenster? Genau. Ich weiß gar nicht, was mit Geiermeier los ist. Letztes Jahr hat er überhaupt nicht Weihnachten gefeiert. Und diesmal steht bei ihm ein Tannenbaum so hoch und breit wie... wie ein Sarg. Und wo ist Geiermeier? Ich schätze, er steht am Herd und backt Weihnachtsplätzchen. So lustig finde ich das gar nicht. Ja, weil du ein Spaßverderber bist. Oder weil ich der Einzige bin, der noch einen klaren Kopf behalten hat. Ihr seid anscheinend alle im Weihnachtsrausch. Stimmt. Tante Dorothee war richtig enttäuscht, als Lumpi die schönen Tannenbäume wieder wegbringen musste. Tante Dorothee? Ist sie wieder da? Ja. Sie hat gesagt, die Bäume würden sie an unsere Heimat erinnern, an Transsilvanien. Weißt du, was Transsilvanien bedeutet? Keine Ahnung. Es bedeutet hinter den Wäldern. Aber Lumpi will uns neue Tannenbäume besorgen. Oh nein. Du gönnst uns wohl gar nichts. Jedenfalls keine gestohlenen Tannenbäume. Na und? Was bleibt uns denn anderes übrig? Erstens haben wir kein Geld und zweitens sind die Geschäfte längst zu, wenn wir kommen. Und jetzt will ich mir Geiermeiers Baum ansehen. Oh, guck mal, diese Figuren da. Du meinst die Engel? Die mit den langen silbernen Locken. Wie meine Olga. Meinst du, Geiermeier würde mir eine von diesen niedlichen Figuren abgeben? Er würde dir einen von seinen Holzflöcken abgeben. Die ganze Wand hängt voll davon. Ach, musst du mir alles Schöne kaputt machen? Darf ich nicht 5 Minuten vergessen, dass ich Vampir bin? Psst, da kommt Schnuppermaul. Er bringt wohl das Abendbrot. Er gießt etwas ein. Oh, schön rot. Es ist bestimmt nur Tee. Hagebuttentee. Pfui, wie Tee. Nie wieder. Hans Heinrich, kommst du? Oh je. Meine Nase. Hm? Bist du wahnsinnig? Nein. Erkältet. Hast du ein Taschentuch? Ja. Hier. Ich. Da ist doch jemand! Da! Am Fenster! Du Vampire! Anton wusste gar nicht, wie geschah. Er fühlte sich am Umhang gepackt und mitgezogen. Dann waren Rüdiger und er in der Luft. Unter ihnen lief Geiermeier wie von der Hornisse gestochen herum. Dabei brüllte er: Vampire! Vampire! Rüdiger war wütend. Kurz angebunden erklärte er Anton: Kranke gehören ins Bett. Und er lieferte Anton in seinem Zimmer ab und flog davon. Am nächsten Tag hatte Anton Fieber. Die Hausärztin, Frau Dr. Dösig, musste kommen. Ihre Diagnose lautete Grippe. Anton musste ins Bett. Er konnte nur hoffen, dass er bis Heiligabend wieder gesund war. Anton hasste das untätige Herumliegen. Außerdem ließen sich weder Lumpi noch Rüdiger bei ihm sehen. Weihnachten rückte immer näher heran. 2 Tage vor Heiligabend bekam Anton endlich Besuch von Anna. Rasch ließ Anton sie in sein Zimmer, dann musste er sich wieder hinlegen. Anna setzte sich auf seine Bettkante und musterte ihn mitleidig. Du bist krank? Ja, ich habe Grippe. Oh, hoffentlich nicht die transsilvanische Grippe. Dutzende von Vampiren sind dir schon zum Opfer gefallen. Und Rüdiger um ein Haar auch. Was? Rüdiger auch? Er schwebte 13 Nächte lang zwischen Leben und Tod. Ist er nicht längst tot? Ja. Trotzdem können wir krank werden. Und das ist für uns viel, viel unangenehmer als für euch Menschen. Denn wir müssen in harten Särgen liegen. In feuchten, ungeheizten Grüften. Und zum Arzt gehen können wir auch nicht. Und außerdem schlägt uns die transsilvanische Grippe aufs Gemüt. Aufs Gemüt? Oh ja. Sie bewirkt, dass wir unseren ganzen Lebensmut verlieren. Manche werden so deprimiert, dass sie sich in die Sonne legen. Im Ernst? Und Wie geht es dir? Ach, mir geht es schon viel besser. Und nun müssen wir unbedingt über die Weihnachtsfeier sprechen, wie wir alles machen. Ach, das! Ob ich links oder rechts von dir sitze oder ob du mir zuerst den Weihnachtskuss gibst oder ich dir. Weihnachtsküsse? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Nicht? Ja, und was macht man dann den ganzen langen Weihnachtsabend? Genau darüber will ich ja mit dir reden. Also, die Kinder müssen draußen warten, in der Küche oder im Kinderzimmer. In der Zwischenzeit schmücken die Eltern den Tannenbaum und stellen die Geschenke hin. Sobald sie damit fertig sind, läuten sie die Weihnachtsglocke. Jedenfalls bei uns. Und danach ist Bescherung. Was für Bescherung? Dann werden die Geschenke verteilt. Wir benutzen das Wort anders. Meine Großmutter Sabine, die Schreckliche, sagt immer, eine schöne Bescherung, wenn irgendein Unglück passiert ist. Ja, und auf die Bescherung folgt das Weihnachtsessen. Und woraus besteht so ein Weihnachtsessen? Ente à la Bodensack, wie jedes Jahr. Also, ich glaube, Rüdiger und ich sollten erst nach dem Essen kommen. Nein, das wäre viel zu spät. Ihr müsst unbedingt an der Bescherung teilnehmen, sonst sind meine Eltern enttäuscht. Nur deine Eltern? Ich natürlich auch, schon wegen der Geschenke für euch. Ja, und dann machen wir Spiele. Spiele, Spiele! Mäuschen, sag mal Piep, wo sich einer beim anderen auf den Schoß setzt, ja? Nein, Brettspiele. Brettspiele? Ach so, über die Saugbretter springen und wettnageln in harte Saugbretter, ja? Nein, Saugbretter haben wir nicht, leider. Wir besitzen nur Spielbretter für Mensch, ärgere dich nicht, fang den Hut, Mühle, Dame. Wenn wir bei Mensch, ärgere dich nicht, das eine Wort ändern, dann spiele ich gerne mit. Ach, Anton, ich werde jetzt fliegen. Tante Dorothee erwartet mich. Tante Dorothee? Doch nicht etwa draußen vor meinem Fenster. Nein, in der Gruft natürlich. Lumpi hat neue Tannenbäume besorgt und ich soll Tante Dorothee beim Aufstellen helfen. Neue Tannenbäume? Weißt du zufällig, woher er die hat? Keine Ahnung, aber sie sind viel schöner als die alten. Oh je. Anton, müssen wir noch etwas besprechen? Nein, ich glaube nicht. Dann bis übermorgen. Und mach dich auf einiges gefasst. Worauf denn? Auf zwei sehr ungewöhnliche Freunde. Ja, und dann war der 24. Dezember. Schon am Morgen war Antons Mutter aufgeregt. Und als es zu dämmern begann, lief sie immer wieder zum Fenster. Wo Anna und Rüdiger nur bleiben. Wenn wir wenigstens ihre Eltern anrufen könnten. Wozu sollte das gut sein? Dann würden wir zumindest erfahren, wann Anna und Rüdiger aufgebrochen sind. Vielleicht sind sie noch gar nicht aufgebrochen. Vielleicht liegen sie noch im warmen Wasser in der Badewanne. Jetzt? Kein Mensch legt sich Heiligabend in die Badewanne. Wir sollten ein bisschen fernsehen, damit uns die Zeit nicht so lang wird. Na, wie wär's hiermit? Wir warten auf den Weihnachtsmann. Das klingt doch sehr nett. Nett, nett. Auf deinen ausgefallenen Geschmack sind die beim Fernsehen natürlich nicht vorbereitet. Was meinst du mit ausgefallen? Für dich müsste die Sendung wahrscheinlich Wir warten auf den Weihnachtsvampir heißen. Klar. Aber es gibt nun mal keine Weihnachtsvampire im Fernsehen. Stimmt, im Fernsehen nicht. Endlich! Das werden sie sein. Ich mach auf. Anton sauste in den Flur. Vor der Tür standen Anna und der kleine Vampir. Die beiden hatten weiß gepuderte Gesichter und sie rochen nach Moder und Sargluft. Aber sie waren durchaus weihnachtlich gekleidet. Anna trug ein elegantes dunkelrotes Samtkleid mit einem Stehkragen. Rüdiger war mit einem Frack, schwarzen Kniehosen und einem lila Rüschenhemd bekleidet. Anton war ehrlich beeindruckt. Guten Abend, Anton. Hallo, Anna. Und mich begrüßt du wohl gar nicht, wie? hallo Rüdiger. Schön, dass du da bist. Woher habt ihr die Kostüme? Die Sachen sind von Annas Verflossenem? Ekel! Sind die Sachen etwa nicht von Igno von Rand? Doch, aber er ist nicht mein Verflossener. Im Gegenteil, ich finde ihn gemein und widerlich. Ach, so plötzlich? Gar nicht plötzlich. Außerdem konnte ich nicht wissen, dass er in Wirklichkeit Professor Piepenschnurz heißt und Vampirforscher ist. Du sagst das alles nur, weil du Anton und mir die Weihnachtsstimmung verderben willst. Hoffentlich nicht. Willst du deine Freunde nicht hereinbitten, Anton? Also herein, wenn's kein Vampir... Wenn's kein Vampirforscher ist! Hast du vergessen, was wir vereinbart haben? Was habt ihr denn vereinbart? Ach, nichts von Bedeutung, nur Familienangelegenheiten. Wir wollten ihm noch die Hand geben. Fröhliche Weihnachten, Frau Bohnsack, und vielen Dank für die Einladung. Fröhliche Weihnachten, Herr Bohnsack, und vielen Dank für die Einladung. Es reicht, wenn ihr euch einmal bedankt. Das Motto unserer Familie lautet, lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Anna! Wollt ihr nicht noch einen Moment in Antons Zimmer gehen? Wir läuten dann die Glocke, wenn wir soweit sind. In Antons Zimmer hüpfte Anna vor Aufregung ein paar Mal auf der Stelle. Und Rüdiger machte seine schwarze Tasche mit den Geschenken ungeduldig auf und zu. Endlich erklang die Weihnachtsglocke. Vor der Wohnzimmertür blieben Rüdiger und Anna, auf einmal ungewöhnlich schüchtern, stehen. Schließlich öffnete Anton die Tür. Alle drei blieben wie geblendet stehen. Dieses Jahr hatten Antons Eltern einen besonders großen und schön gewachsenen Baum gekauft. Und jetzt, mit den brennenden Kerzen und dem Weihnachtsschmuck, entfaltete er seine ganze Pracht. Wie schön! Ein super Baum haben Sie da. Er gefällt euch? Mhm. Oh ja, unsere Tannenbäume sind viel hässlicher. Was? Ihr habt Tannenbäume? Und sogar mehrere? Ja, 9. 9? Warum denn so viele? Die hat Lumpi angeschleppt. Lumpi? Und weißt du zufällig, woher er die Bäume hat? Nein. Aber ich? Lumpi hat einem Tannenbaumverkäufer beim Ausladen geholfen. Ach, so ist das. Anton hat erzählt, ihr würdet gar nicht Weihnachten feiern. Tun wir auch nicht. Aber wir wollten es diesmal etwas festlicher haben in unserer Grrrr. Grrrr. Das klingt ja wie in einem Vampirfilm. Vielleicht sollten wir jetzt mit der Bescherung beginnen. Endlich. Moment, Moment, ich leg die Weihnachtsplatte auf. Oh. So. Musik. Wir lieben Musik. Psst. Willst du uns da nicht ein Weihnachtslied vorsingen, Anna? Ich? Ja, es ist doch viel schöner, selber zu singen. Wie wäre es mit Stille Nacht, Heilige Nacht? Ja, ich weiß den Text nicht mehr, aber ich kenne ein Weihnachtsgedicht. Oh, ein Gedicht? Mhm. Weihnachten auffein, da bin ich nicht allein. Da kann ich meinen Anton sehen. Und das ist schön. Ach, deinen Anton. Unseren Anton, wenn ich bitten darf. Ich denke, es ist nun wirklich Zeit für die Bescherung. Höchste Zeit. Und wo sind die Geschenke? Dort, wo sie immer sind. Unter dem Tannenbaum. Möchtest du nicht anfangen, Anna? Doch, doch. Oh, auf diesem hier steht Anna. Wenn dein Name draufsteht, dann darfst du es ruhig aufmachen. Und das hier sind meine Geschenke. Hier, hier und hier. Oh, 7 Pakete. Und alle für mich. Mit dem hier fange ich an. Es ist so schön groß. Nur Streichhölzer. Eine Vorratspackung. Die reicht für ein halbes Jahrhundert. Und ich dachte, Weihnachten wäre das Fest der persönlichen Geschenke. Ist es ja auch. Am besten, du guckst mal in die übrigen Pakete. Ein Feuerzeug, wie originell. Und hier? Und eine Taschenlampe. Anton meinte, ihr würdet die Sachen gut gebrauchen können. Ihr? Das sind auch noch Gemeinschaftsgeschenke? Wenn ich geahnt hätte, dass du dich kein bisschen freust, dann hätte ich mir das Geld gespart. Aber ich freue mich und ich freue mich riesig. Eine Kosmetiktasche mit Lippenstift und Puderdose. Ach, die Geschenke sind wunderschön. Mach doch mal das blaue Paket auf, Rüdiger. Na gut, Ihnen zuliebe. Oh, ein Walkmann. Steht hier. Walken heißt doch kneten, oder? Kneten? Nein, mit dem Walkman. Oh. Kannst du beim Gehen Musik hören. Ehrlich? Und beim Fliegen auch? Im Flugzeug auch. Zum Musik hören? Und was ist das für ein Ding? Das ist ein Kopfhörer. Den musst du aufsetzen. Aufsetzen? Worauf denn? Na, auf deine Ohren. Und dann drückst du auf die Starttaste und schon erklingt Musik. Es tut sich nichts. Du musst eine Kassette einlegen. Was hast du gesagt? Nimm erst mal die Kopfhörer ab. Hier, das blöde Ding funktioniert nicht. Da gehört eine Kassette rein. Pack mal das rote Päckchen aus. Ah, Popmusik. Klingt vernünftig. Davon kannst du eine reinlegen. Mach ich. Oh, das lässt sich hören. Und was ist in diesem Päckchen? Schwarze Kerzen und ein Buch. 16 rabenschwarze Geschichten für Nachtschwärmer. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Dem Himmel sei Dank. Den schwierigsten Teil der Feier haben wir offenbar hinter uns. Ich bin ja so glücklich. Vielen Dank für die Geschenke. Das sind noch gar nicht alle. Ja, sieh noch einmal unter dem Tannenbaum nach. Tatsächlich. Hier steht Anna und hier auch. Drei Pakete. Mach mal auf. Oh, rote Kerzen. Ein Tagebuch. Und die schönsten Vampir-Liebesgeschichten. Dass es solche Bücher überhaupt gibt. Vampir-Liebesgeschichten. Anton, jetzt bekommst du doch deinen Weihnachtskuss. Und jetzt hole ich dein Geschenk. So, warte. Hier ist es. Danke. Und das ist unser Geschenk für deine Eltern. Hier, bitte. Oh, sieh nur, ein Leuchter. Ein ausgesprochen edles Stück. 20er Jahre, schätze ich. Viel älter. Er stammt von 1848. Alter Familienbesitz. Oh, so alt? Ist er dann nicht viel zu wertvoll? Und eure Eltern? Sind die damit einverstanden? Ich meine, wenn der Leuchter doch Familienbesitz ist. Gewissermaßen bleibt er ja in der Familie. Nicht wahr, Anton? Ich... Zeig doch mal dein Geschenk, Anton. Hier. Ein Kissen. Für wen stehen denn die Buchstaben in dem roten Herz? A und A. Für Anton und Anna. Oh. Die Perlen habe ich alle für dich drauf gestickt. Wirklich? Das muss ja Wochen gedauert haben. Ja, gefällt es dir? Es ist für dein Bett. Ich möchte nämlich, dass du süße Träume hast. Ich werde es mal ausprobieren. Das musst du auch. Und dann werden all die Wünsche, die ich mit hineingestickt habe, in Erfüllung gehen. Für jede Perle einer. Oh, dann ist Anton ja ein Glückspilz. Ich wette, es sind mindestens 200 Perlen. 333, wenn Sie es genau wissen wollen. Was riecht hier eigentlich so angebrannt? Oh je, unsere Ente. Setzt euch schon mal an den Tisch. Ja, ist gut. Nehmt Platz. Rüdiger dort und Anna hier, neben mir. Hier ist die Ente. Sie ist zum Glück nur ein wenig angebrannt. Oh, Mein Magen. Kommt das vom Hunger? Nein, von der Ente. Rüdiger ist traurig wegen der Ente. Er ist nämlich sehr tierlieb. Nicht wahr, Rüdiger? Mhm. Die Ente muss ihm nicht leid tun. Es war schon ein älteres Tier. Sie tut mir aber leid, weil sie nicht mehr fliegen kann, die arme Ente. Und fliegen ist so schön. Seid ihr etwa Vegetarier? Wegelagerer? In gewissem Sinne sind wir durchaus Wegelagerer. Wer kann das sein? Ich sehe mal nach. Fröhliche Weihnachten! Seid ihr? Aber was zieht ihr denn für Gesichter? Hat euch der Weihnachtsmann vergessen? Na, macht nichts. Jetzt habt ihr mich. Ein Stuhl. Sitzen. Endlich sitzen. Hat Geiermeier etwa keine Stühle? Sehr lustig. Du solltest mal eine halbe Stunde lang vor einem Tannenbaum stramm stehen und Weihnachtslieder singen. So schlimm wird es schon nicht gewesen sein. Ach, ihr wisst ja noch nicht alles. Nach dem Singen wollten wir uns endlich hinsetzen. Und da kriegte Geiermeier diesen Anfall. Und ich musste ihn stützen, bis der Krankenwagen kam. Geiermeier hatte einen Anfall? Wieder einen Herzanfall? Nein, einen Schwächeanfall. Und ich hätte auch fast einen bekommen. Oh, jetzt bin ich jedenfalls reif für den Sarg. Für den Sarg? Über diese Dinge sollte man keine Witze machen. Schon gar nicht am Heiligabend. Möchtest du dich vielleicht etwas stärken, Lumpi? Oh ja, ein kleines bisschen würde schon Wunder wirken. Ein kleines bisschen? Lumpi, du willst doch nicht etwas... Sie hat es mir doch selbst angeboten. Gehen wir. Komm, Rüdiger, hilf mir. Ja, ich verstehe das nicht. Ihr müsst doch noch gar nicht aufbrechen. Doch Anna ließ nicht mit sich reden. Entschlossen nahm sie Lumpi an den Arm, dann führte sie ihn an Antons Eltern vorbei in den Flur. Dabei wirkte Lumpi seltsam steif und abwesend. Er ließ alles widerstandslos mit sich geschehen. Rüdiger ließ rasch ihre Geschenke in seiner Ledertasche verschwinden. Antons Mutter wollte noch etwas sagen, da waren die drei Vampire schon im Hausflur. Hastig schloss Anton die Tür hinter ihnen, vorsichtshalber, denn man konnte nie wissen, wozu ein ausgehungerter, enttäuschter Lumpi imstande sein würde. Dann ging Anton zögernd zurück ins Wohnzimmer. Seine Eltern saßen mit ziemlich erschöpften Gesichtern auf dem Sofa. Ich glaube, ich bin jetzt auch reif. Reif für den Sarg? Nein, fürs Bett. Nach diesem Heiligabend werden wir jedenfalls nicht so schnell vergessen. Nein. Im Stillen gab Anton seinem Vater recht. Und dann begann er in aller Ruhe, seine Geschenke auszupacken. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.